WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freie Themennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Vielleicht reden wir auch über gestern, über die Einheitsfeiern in Dresden. Es gab ja einen Riesenwirbel, eine mediale Aufmerksamkeit, weil einige Hanseln dort die Bundeskanzlerin, den Bundespräsidenten und den Bundestagspräsidenten ausgebuht haben. Das war sehr unappetitlich, das fand ich auch. Aber ich fand die Reaktion darauf eigentlich übertrieben. Mein Gott, es waren ein paar hundert und 400.000 Leute haben friedlich demonstriert und alles war gut. Muss man das so ernst nehmen? Was meint ihr? Darüber können wir gerne auch reden. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer, Andreas, 50 Jahre, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, grüß Andreas. Freue mich, dass du da bist. Ja, wunderbar. Danke, danke. Ich wollte schon lange mal mit dir sprechen. Geht um Folgendes. Ich schreibe seit 2,5 Monaten mit einer Dame von Freenet. Freenet ist euch ja ein Begriff, habe ich gehört. Ja, aber erklär es vielleicht den Leuten, denen es kein Begriff ist. Freenet, das ist ein Schreibsystem. Also da schreibt man mit Leuten. Im Öffentlichen, über alles kannst du damit schreiben. Du musst dir jetzt Namen aussuchen, was du willst. Der eine heißt, ich will dich, der nächste gibt seinen Namen haben und so weiter. Das ist ja bekannt, das Freenet. Also habe ich gehört, habe ich durch einen Bekannten erfahren. Und deswegen hatte ich mich da mal angemeldet. So, was ich dann da erlebt habe, war der absolute Horror. Also wichtig ist zu unterstreichen, ich erkläre es mir eben noch, ich erkläre es nochmal. Ja. Wichtig ist, dass man da kommuniziert mit anderen Leuten, aber auf einer öffentlichen Plattform. Das heißt, die anderen können das mitlesen. Ja, richtig, stopp. Da habe ich noch was vergessen. Du kannst dann zum Knopf drücken, wenn du mit der Person schreiben willst, und dann geht zum Fenster auf und kannst du, dann kannst du mit einer Person in diesem Fenster schreiben, dass man das im Öffentlichen nicht sehen kann. Okay. Und da habe ich diese Dame dann kennengelernt. Ich habe mich ganz normal angemeldet, habe mal geschaut, was das ist. So, da ging schon das erste Fenster auf. Hey Süßer, hast du Lust heute Nacht mit mir? Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los, weil ich nicht so ein Typ bin. Ne? Was hat sie geschrieben? Süßer, hast du Lust heute Nacht mit mir? Achso, heute Nacht mit mir, okay. Ja, ein Schwachsinn, habe ich gedacht. Ich bin nicht so, ich bin anders doch. Also ich kann erstmal nach Franz Bett steigen, wenn ich die liebe, sonst nicht. Das war schon immer so. Ich bin auch kein Typ von Banalität oder sowas. Wie romantisch. Ja, ist nicht romantisch. Ich bin so, ich kann es hier nennen. Also Frauen sagen über mich, du bist lieb und nett, du bist mir zu lieb. Deswegen macht man mit mir Schluss. Okay, gut. Ich kann mit dem Satz nichts anfangen, aber das ist jetzt eine andere Sache. Ja. Und da habe ich dann diese Dame da kennengelernt. Wir kamen da irgendwie. Ich hab da ganz normal geschrieben, so ein bisschen Spaß haben die da gemacht. Und auf einmal macht einer die blöd an da im Chat, ne? Mhm. Und alle haben sich darüber lustig gemacht. Ich konnte das nicht haben, ne? Die andere haben diese Frau, die dich angesprochen hat, haben die dumm angemacht. Lustig gemacht im Öffentlichen. Einer, der was von mir wollte, aber sie wollte nichts von ihm. Da hat es immer gewesen, sie wäre mit dem zusammen, haben die anderen behauptet, obwohl das überhaupt nicht wahr war. Okay, gut. Hat sie mir dann gesagt, so und dann. Und daraufhin habe ich dann in diesen Öffentlichen geschrieben, hört mal zu, ihr seid da nur unterste Schublade, lasst doch diese Frau in Ruhe. Wisst ihr eigentlich, dass das Beleidigung ist? Man kann über eure ID-Nummer eine Anzeige machen und dann könnt ihr mal schön bezahlen. Mhm. Und auf einmal war dieser Typ ruhig, da habe ich voll reingeschrieben, weil ich das nicht haben konnte. Ne? Okay, daraufhin kann man auch so PN-Nachrichten schreiben, habe ich dir dann eine PN geschrieben. Habe ich jetzt nicht verstanden. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man das auf das Profil der Leute geht, denen eine Postnachricht, PN nennen die das da, Postnachricht zu schreiben und dann kann man denen intern der Person was schreiben und die dann kann beantworten. Und da habe ich die angeschrieben und habe gefragt, was wollte ihr denn von dir? Wieso lässt du dich denn von denen beleidigen? Ja. Und also du hast diese Frau angeschrieben? Ich habe diese Frau angeschrieben, als sie da im Öffentlichen beleidigt wurde. Ich bin jetzt gespannt, worauf die Geschichte hinausläuft. So, die Geschichte läuft da einfach darauf hinaus, dass immer mehr geschrieben wurde. Und dass man dann irgendwann wurde dann klargestellt, dass die anderen sie in Ruhe lassen sollen, weil sie sonst eine Anzeige von mir gekriegt hätten. Das kannst du über eine ID-Nummer rauskriegen. Da muss die Polizei nachgehen. Weil das ist Mobbing, Belästigung, Beleidigung. Okay. Und die haben es dann gelassen und da gibt es das, was man eigentlich mit Küssen, Kuscheln, Mundküssen. Mundküssen ist ja die Instanz, dass man sagt, ich will den, lass den in Ruhe da. Okay, Andreas, aber was ist jetzt die Geschichte? Das verstehe ich jetzt nicht. Da haben sich irgendwelche Leute despektierlich geäußert, du hast dich aufgeregt, na okay, so what, das passiert jeden Tag tausendmal im Netz. Und so habe ich wollte dir nur kurz erklären, wie ich sie kennengelernt habe dadurch. Mhm. Okay. Mhm. So, und dann hat sie mir dann zurückgeschrieben und so hat sich das dann entwickelt. Mhm. Und da hat sie geschrieben, ich wäre ein besonderer Mann. Und da habe ich geschrieben, wieso bin ich eigentlich ein besonderer Mann? Ich bin ein ganz normaler Mann, sage ich. Mhm. Und dann meinte sie, ja, mit deiner Schreibweise. Mhm. Und jeder würde sie anpacken und würde schreiben, mal für die Kiste und fertig. Und ich bin der Einzige da, den sie da kennengelernt hat. Okay. Als Mann, der das nicht geschrieben hätte. Okay. Ist jetzt daraus was geworden? Hast du sie getroffen? Nein, wir haben uns noch nicht getroffen. Die ist verheiratet. Mhm. Ist 50 Jahre, ist verheiratet. Mhm. Hat einen 10-jährigen Sohn und der Mann ist Fernfahrer. Mhm. Und was Zärtlichkeiten und so betrifft, sehen sie sich nach, hat sie seit Jahren nicht mehr gehabt. Der Mann betrügt sich, denn ich habe mit einer anderen Frau schon ein Kind. Mhm. Aber sie bleibt bei dem Mann, aufgrund dessen wegen dem 10-jährigen Jungen. Mhm. Das geht seit Jahren schon so ohne Berührung. Wir wollten uns ja auch schon mal treffen, aber da kam immer wieder was dazwischen. Einmal sagt der Alte, der kommt nach Hause, dann kommt der Wien nicht nach Hause. Das Problem ist, der Junge, der muss der Vater dann zu Hause sein, weil der Junge nicht alleine sein kann. Okay, warum? Ja, der hat den Verlust von der Oma. Okay, so, warum erzählst du mir das? Warum ich dir das erzähle, weil ich dich gerne treffen möchte und ich habe da jetzt ein Problem. Sie hat mir folgenden Satz geschrieben. Sie hat mir geschrieben, wenn wir uns das erste Mal sehen, dann wollen wir uns dann irgendwo verabreden, so in der Mitte und am Hotel irgendwo treffen. Mhm. Ich habe das schon mal vorgeschlagen, habe ich mir die Mitte ausgesucht. Sind insgesamt wohl nur 160 Kilometer. Und sie hat mir geschrieben folgenden Satz, wenn wir uns sehen, kannst du alles machen, nur keine Hand geben. Was soll ich darunter verstehen? Das ist eigentlich meine Frage. Du darfst alles machen, nur keine Hand geben? Ja, genau, das kenne ich. Was ist das denn? Du kannst. Wenn du das bei einer wilden Frau machen tust, das alle geklatscht. Also, verstehe ich das so? Du kannst mit ihr auch sexuell alles machen, was du möchtest? Das hat sie nicht, das weiß ich nicht, wie ich das verstehen kann. Sie hat nur die Begrüßung, kann ich alles machen, außer ihr die Hand geben, so meint sie das, wenn wir uns dann das erste Mal sehen. Und damit komme ich einfach nicht klar, was soll ich da drunter verstehen? Frag sie doch mal, was sie darunter meint. Was sie damit meint. Ja, und was sagt sie? Und dann kriege ich das gleiche wieder zur Antwort. Ja, wie? Also, es ist eine legitime Frage. Sag mal, wie meinst du das? Warum darf ich dir keine Hand geben? Darauf kann man doch als erwachsener Mensch eine normale Antwort geben. Nein, sie schreibt dann immer wieder so, wie ich es ihr geschrieben habe. Nicht mit tausend Sachen, ja gut, ich würde das jetzt so machen, weil ich nicht anders da weiß, wie ich es machen soll, weil sie ist ins Bett gegangen, sie mit ihr wieder geschrieben, 3 Stunden. Mhm. Und das, was mich auch ein bisschen bei ihr stört, ist, die ist sehr beliebt in dem Chat. Jeder will die, komisch. Alle wollen die, nur die will mich. Mhm. Kann das sein, weil ich selbstständig bin und tralala und Haus habe und ja, weil manchmal kommt. Weil weiß sie das denn? Weiß sie das denn alles schon? Ja, ich bin ehrlich, sie hat mich gefragt, was ich beruflich mache. Und da habe ich gesagt, zurück. Ich habe mein Büro zu Hause, bin selbstständiger technischer Zeichner, sage ich. Okay. Zurück auf die Grundfrage. Ich würde diese Grundfrage, bevor sie dir das nicht richtig beantwortet, würde ich mich nicht mit der Frau treffen. Also das wollte ich eigentlich von dir wissen, dass ja. Weil das ist eine legitime Frage, was das bedeuten soll. Ja. Ich bin jetzt auch völlig in Abwägen gerade, assoziativ. Hat das was Religiöses? Nein. Weil kann man. Sie hat mir geschrieben, sie sehen sich in der Zärtlichkeit. Sie hat seit 7 Jahren keine Zärtlichkeit mehr gehabt. Aber nicht die Hand geben. Also, du darfst ihr den Po versohlen, aber nicht die Hand geben. Nee. Du bist ja reißt den Po. Das macht man nicht, das ist kein Anstand, ich bitte dich. Nein, es könnte ja sein, dass sie es so will, Gottes Willen. Ich will dich ja nicht animieren, dass du Frauen schlagen sollst, also zum Himmels Willen. Sie ist die erste Frau, mit der ich vernünftig schreiben kann und die nicht gefragt hat am Anfang, was machst du beruflich, wie siehst du aus? Okay. Was für Dienste? Einer habe ich mal geschrieben, weißt du was, ich faxe dir jetzt gleich meine Kundenauszüge, dann weißt du es. Und bei einer hatte ich mal geschrieben, bevor ich die kennengelernt, ich bin Hartz-IV-Empfänger, da hatte ich Ruhe gehabt. Andreas, also klär mal diese Frage. Bestehe darauf, dass sie dir das erklären soll. Und dann mail uns doch bitte nochmal, was sie dazu sagt. Das würde mich jetzt aber wirklich sehr interessieren. Ja, gut, die ist jetzt schon ins Bett. Das muss ja heute nicht sein. Das kann ja, wenn es morgen ankommt, wäre es auch okay. Also die Frage musst du klären, bevor die nicht geklärt ist, würde ich mich da auf gar nichts einlassen. Okay? Was, das habe ich verstanden. Und wie bewertest du das denn mit dem Mann, dass sie immer noch da lebt, zu Hause, aber sie will daraus, wir wollen den Jungen nicht. Ja. Der ist ein bisschen sensibel schon in 10 Jahren. Ja, das ist alles sehr kompliziert. Ich bin ja immer so skeptisch, ob das alles stimmt. Mein Gott, es wird nirgendwo so viel gelogen wie im Netz. Ja, aber ich kenne nicht alle über einen Kamm scheren und kann sagen, stimmt nicht. Ich kenne Leute, die ich da kennengelernt habe, Pärchen, die haben sich da drin kennengelernt, die sind seit 10 Jahren. Ja, deswegen würde ich eher mal ein Gespräch unter 4 Augen führen und das wäre mir dann realer, als wenn du da auf irgendwelche Informationen. Moment mal, wir haben schon telefoniert. Es war mal so gewesen, wir wollten uns schon einmal treffen und da habe ich da hatte ich eine tiefe Venenthrombose, da musste ich ins Krankenhaus. Da war ich 10 Tage weg und wir hatten keine Verbindung, weil ich habe Internet gehabt. Ja, du musst das natürlich dann alles mit einkalkulieren, wenn die so Sachen sagt, auch solltest du dich da größer verlieben in diese Frau. Hast du natürlich. Kann ich mal was sagen? Du triffst den Nagel auf den Kopf. Gerade. Hab ich schon. Das habe ich ja auch schon signalisiert. Schreiben. Also, das musst du dann alles so. Ich schreibe ihr romantische Gedichte, die gefallen von mir immer ein. Das gefällt ihr alles. Sie schreibt mir, sie kennt das alles gar nicht. Sie wurde immer nur ein Leben lang gestriezt. Der vorherige Mann hat sie geschlagen. Also, wenn du die Frau auf dem Bild siehst. Okay. Wunderschöne Frau. So, jetzt hilfst du. Die Frauen schlagen. Ich hasse die. Ich sollte man aufhängen. Okay, reg dich nicht auf. Ich bin deiner Meinung. Andreas, so jetzt triffst du dich erstmal mit ihr. Das heißt, erstmal klärst du diese Frage. Und dann triffst du dich mit. Das dauert noch mit dem Treffen, weil das Problem ist, der ist mal wieder ins Ausland. Wer weiß, wann der wiederkommt. Aber du klärst die Frage und mailst uns bitte die Antwort, okay? Mhm. Ja gut, wenn ich kein Ergebnis für die Frage kriege, kann ich es auch nicht ändern. Dann kannst du es auch nicht ändern. Also jetzt müssen wir es leider beenden, weil die Zeit... Kann ich euch eine SMS schicken? Bitte? Kann ich euch eine SMS schicken? Ich weiß gar nicht, wo ich da mailen soll. No, ganz normal unter domian@wdr.de. Ach so, und dann muss ich mal gucken, was ich bei Google dann, ja. So, Andreas, ich drücke dir Daumen, wünsche alles Gute und dass die Frage geklärt wird. Domian, falls wir uns nicht mehr sprechen, ich wünsche dir alles Gute, ich weiß ja, dass du aufhörst. Dankeschön, dir auch alles Gute. Ja, tschüss. Ich bedanke mich für dich. Tschüss. Andreas hat mich ganz verrückt gemacht mit dem, wie er gesprochen hat. Na gut. So, Marga ist hier. Marga ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Marga, freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, weil ich doch finde, dass es was ganz Wichtiges ist. Ich bin also Opferhelferin beim Weißen Ring. Mhm. Und habe schon mal versucht und bin sehr froh, dass ich jetzt durchgekommen bin. Es ist ja ein 40-jähriges Jubiläum. Wahrscheinlich, du kennst den Weißen Ring, das weiß ich, aber ich habe ja nun schon oft deine Sendung sehr viel deine Sendung gesehen. Ich verweise oft auf den Weißen Ring. Und genau, und ich denke, es ist auch wichtig, so nochmal zu sagen, wie wichtig es ist, dass die Menschen uns kennen. Es sind oft doch Menschen, die vergewaltigt, gerade Frauen. Ich begleite also vorwiegend Frauen. Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, ne, und ins Frauenhaus müssen. Bevor du es im Detail erklärst, vielleicht jemand, der noch nie was davon gehört hat, wenn man fragt, was ist der Weiße Ring? Erklär es mal in ein paar Sätzen. Ja, der Weiße Ring kümmert sich eben um Kriminalitätsopfer. Mhm. Das sind vorwiegend eben jetzt, wie wir jetzt so... Ich bin jetzt rufe aus dem Bereich Hamburg an. Mhm. Es sind vorwiegend Frauen, muss ich dazu sagen. Und wir helfen, wir werden angerufen, ne? Und ist ein Außendienststellenleiter, der also dann uns die Opferhelfer anruft und dann gehen wir zu den jeweiligen Frauen oder Männern hin. Mhm. Sie erzählen uns die Geschichte und wir sagen, was können wir tun? Wie können wir helfen? Also und man kann sagen, dass es eine psychologische Hilfe, aber auch eine juristische Unterstützung gibt. Also psychologisch ist, wir wollen auch möglichst nicht ganz detailliert wissen, was ist da wirklich nur alles passiert, weil das sind wir nicht. Ne? Mhm. Also oft haben müssen können die Opfer mit niemandem reden. Sie können nicht mit dem Partner reden, sie können nicht mit der Familie reden. Und da ist das einfach mal, dass sie so, ja, wie geht es ihnen? Ne? Das können sie uns dann erzählen. Mhm. Und dann. Aber darüber hinaus geht es doch sicher auch noch weiter, dass ihr auch konkrete Hilfestellungen hast und dann, wegweisend sein könnt. Genau, genau. Dann haben wir eben Traumata-Therapeuten und Psychologen. Für Kinder gibt es ja dann speziell eine besondere Stelle, wo wir eben dann anrufen und mit Traumata, also bei Missbrauch mit Kindern, ne? Was ja nun Gott sei leider Gottes immer noch, und das ist das Allerschlimmste, muss ich ehrlich sagen, wenn ich damit konfrontiert bin. Wie lange machst du das eigentlich schon? Ich mache das jetzt 4 Jahre. Ich war Förderschullehrerin, genau, und bin dort bin ich eingetreten. Das hat mich so beeindruckt, wie die das vorgestellt haben. Ich gedacht, genau das ist es. Und und viele sagen, mein Gott, wie kannst du nur, aber es ist wirklich auch ein Bekommen, ja. Mhm. Es ist nicht wir wollen noch ein bisschen reden, damit es noch klarer wird, was ihr macht. Ich leg dir mal ein Beispiel vor. Ja. Wir haben einen Stalking-Fall, wo ein Mensch sehr malträtiert ist durch einen Stalking-Täter. Die Polizei kommt nicht so richtig weiter, wie das oft der Fall ist. Diese Person wendet sich jetzt an euch. Was könnt ihr konkret dieser Person anbieten? Wir bieten natürlich auch das an, was die Polizei sagt, dass erstmal eine Wegweisung, er darf sich ihr nicht nähern, das ist also das Allerwichtigste, die Anzeige natürlich, es muss angezeigt werden, dann kommt die Wegweisung, er darf sich ihr nicht nähern, dann muss diejenige wirklich alles aufschreiben, wenn irgendwelche SMS oder Telefonterror ist, Und das wird dann alles gemeldet, also der Polizei. Und wenn er sich dann irgendwie doch wieder nähert, dann wird das alles, sie muss permanent mit der Polizei im Kontakt sein. Also ihr gebt da schon ganz konkrete Tipps, wie die Personen sich verhalten. Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist wirklich, wirklich wichtig, und dass man in der Nachbarschaft eben da man Acht gibt, also Freunde da hat, es ist ja nicht zu unterschätzen mit Stalking. Nur wenn du das 4 Jahre jetzt schon gemacht hast, da hast du ja schon eine ganze Menge erlebt. Was war für dich bisher der bewegendste Fall? Ja, es ist jeder Fall bewegend. Was mich ganz besonders jetzt im Moment bewegt, ist ein Fall bei einer jungen, behinderten Frau, die in einer Werkstatt arbeitet und von einem Helfer oder so war, oder der dort also arbeitet, sie missbraucht hat. Und da bin ich wirklich sehr, sehr involviert, das emotional auch involviert, weil das ist für mich, das nimmt mir die Luft, weil die sind dort in einem beschützten Raum, und trotzdem ist dort passiert sowas. Mhm. Ne? Was heißt dann involviert? Besuchst du zum Beispiel das Opfer persönlich? Ja, immer. Und wie oft machst du das? Wie lange dauert dann so ein Kontakt? Also das Opfer bekommt meine Telefonnummer. Und ich sage dann, wenn sie mich brauchen, ne, ich fahre sie zum Arzt. Jetzt habe ich gerade gestern einen neuen Fall bekommen von einer Frau, einer Irakerin, die vergewaltigt worden ist, und bin mit ihr zur Polizei, damit sie die Anzeige machen kann, und warte dann 3-4 Stunden dort, bis sie wieder rauskommt, und fahre sie nach Hause und gucke, dass da jemand da ist, dass da eine Freundin ist. Also das ist sehr zeitaufwendig, dann, das kann man sagen. Ja, das ist unterschiedlich. Ne? Manchmal geht es relativ schnell, dann sind die, dann haben sie ihre Eltern oder die sie an die Hand nehmen. Ja. Aber am Anfang sind wir es eben, und das ist auch Wie gehst du damit um? Du bist konfrontiert mit unter Umständen dramatischen Vorkommnissen. Ja, wir haben ein ganz tolles Team. Das muss ich dazu sagen. Wenn das nicht wäre, wir könnten Supervisionen beantragen. Das wird alles auch vom Weißen Ring dann getragen. Ne? Also musstest du vorher eine Schulung machen? Ja, wir machen also einmal oder zweimal im Jahr Lehrgänge. Du kannst das aussuchen, häusliche häusliche Gewalt. Also vorher musst du 3 Kurse besucht haben, um Opferhelferin zu werden. Ja, das ist es schon mal. Und dann kannst du dich spezialisieren. Also ich habe jetzt häusliche Gewalt und habe Missbrauch und Prozessbegleitung. Das ist auch nochmal ein Thema, was wir auch machen, damit da kommt ja die Konfrontation mit dem Täter. Und die ist ja nochmal ganz schlimm. Und da können wir dann auch über die Anwältin, Nebenklägerin beantragen, dass wir neben ihr sitzen, ja, und ein bisschen also ihr Schutz gewähren, ne? Ja, Stichwort Anwälte und so weiter. Gibt es auch juristische Unterstützung vom Weißen Ring? Wir unterstützen finanziell, wenn es nötig ist, aber bei Missbrauch wird immer bezahlt, ja, dass die Frauen werden, das wird immer getragen. Also das ist auch noch ein Punkt, den wir doch auch Es wird immer getragen vom Staat. Vom Staat, genau. Aber wenn irgendeine Not ist, ich hatte eine Frau, die konnte die Miete nicht mehr zahlen, weil der Mann hat sie gestalkt dann und war schrecklich häusliche Gewalt. Ja, und dann fällt auf einmal der Mann weg und der zahlt nicht, ne? Und das können wir dann über den Weißen Ring kompensieren. Nur engagieren sich Menschen im Ehren, es ist ja ein ehrenamtliches Engagement, von dem du da erzählst, meistens in Bereichen, mit denen sie auch irgendwie einen Bezug herstellen können. Welchen persönlichen Bezug hast du zum Thema Kriminalität? Habe ich gar keinen. Ich habe eben, wie gesagt, in der Förderschule gearbeitet und war also konfrontiert mit Menschen, die auch eben auf der Schattenseite des Lebens oft stehen. Und das weiß ich nicht. Es ist sicher auch die Art, dass ich mit Menschen umgehen möchte. Und jetzt habe ich die Zeit, ne? Vorher hatte ich das nicht. Und ich, das ist für mich eine sehr sinnvolle und wichtige Sache. Ja, finde ich auch absolut sinnvoll. Vor allen Dingen, weil es auch sehr zeitintensiv ist. Und es ist eben nicht nur in Anführungszeichen ein Gespräch, sondern wie du gerade gesagt hast, ihr begleitet die Leute über einen längeren Zeitraum und seid für die Leute auch da. Also ich finde, diese Präsenz ist ganz wichtig. Es ist ja so, dass wir sehr täterzentriert sind, ne? Es ist ja, gibt ja jetzt Gott sei Dank eine Nebenklage, ne? Das gab es früher auch nicht. Also damit meinst du nicht den Weißen Ring, sondern die Gesellschaft. Die Gesellschaft. Die Gesellschaft. Und das ist ja durch den Eduard Zimmermann vor 40 Jahren, nicht? Und entstanden, dass der ja nun diese XY-Geschichte da und immer den Täter und ja, und jetzt gibt es ein Opferentschädigungsgesetz. Das ist auch wunderbar, dass es das gibt, ne? Dass man dann also auch, ich habe eine Frau, die mehrfach vergewaltigt war und die gar nicht mehr ins Leben kam, ne? Und dann ist das schon sehr hilfreich, wenn dann doch eine Rente von 300 Euro kommt absolut. Ne? Hast du manchmal Situationen, Marga, wo du da vor einem Menschen sitzt, der wirklich Schlimmes erfahren hat, dass du vor Schock oder vor Mitgefühl auch gar nichts sagen kannst, sodass du in Tränen ausbrichst? Nein, das habe ich noch nicht. Also das, dann kann ich das nicht machen. Mhm. Also wenn ich involviert bin, dann bringe ich das ins Team und dann reden wir drüber und dann gucke ich, was berührt mich da, welcher Anteil in mir, ja. Mhm. Aber ich bin so, dass ich die Hand nehme und dass ich sage, dass sie weinen kann und die Empathie ist da, ja. Aber das geht einfach. Also sehr professionell geht ihr das damit. Das muss man schon. Also ich meine, ich werde nie total professionell. Das kann ich gar nicht, weil da schwingt eben doch schon viel mit auch. Weil ich bin auch in einer Feministin und Frauen sind für mich dann auch wirklich wichtig. Wenn ich dann sehe, was sie durchgemacht haben. Erstmal die Odyssee, bis sie überhaupt dann ins Frauenhaus gehen. Ja, das ist ja schon mal ein unglaublicher Schritt. Allerdings, das höre ich hier auch leider oft, nur allzu oft. Ja. Trotzdem ist es toll, dass es das gibt, ja, dass da so ein Zufluchtsort ist. Ne? Liebe Marga, also ich finde, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und auch nochmal ein bisschen Werbung für den Weißen Ring gemacht unbedingt. Hast und also nochmal erklärt hast, weil ich, wie gesagt, das auch sehr gut finde und gerne auch darauf verweise. Danke für deinen Anruf, ja, danke okay, für dein Engagement und ja, viel, viel Erfolg für deine wichtige Arbeit. Ja, okay. Alles Gute, ne? Tschüss. Ja, ciao. Ciao, ciao. So, meine Lieben, wir haben ja morgen schon Mittwoch, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, und das ist Themennacht bei uns. Und morgen heißt unser Thema Jungfrauen, und ich möchte gerne mit Frauen, ja, auch mit Männer kann man ja auch Jungfrauen nennen, also mit Menschen sprechen, die sich bewusst und freiwillig aufsparen. Oder mit Menschen, die unfreiwillig Jungfrauen sind. Gerne auch mit Leuten, die aufgrund einer religiösen Überzeugung Jungfrauen sind oder vielleicht sein müssen. Dann natürlich mit Jungs, mit Männern, die ja, die sehr auf Jungfrauen stehen oder fast nur auf Jungfrauen stehen. Und vielleicht auch können wir sprechen mit der einen oder anderen Frau, die ihre Jungfräulichkeit chirurgisch hat wiederherstellen lassen. Also das Thema Jungfrauen, seid ihr eine Jungfrau? Bist du eine Jungfrau? Wenn ja, warum? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne auch während der Sendung. Jungfrauen, morgen unser Thema. Heute Freitemennacht, hier ist der Alex, 32, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Freut mich. Hallo Alex. Hallo. Ich melde mich mit einem Problem bei dir und das mich jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt und da hatte ich jetzt gehofft, dass du vielleicht einen guten Rat für mich hast. Mhm. Und zwar geht es dabei um meine Freundin, beste Freundin. Wir kennen uns hier von der Uni in München. Ja. Und war am Anfang war es alles noch ein bisschen flüchtig, halt viel über einen Freundeskreis, Zeit miteinander verbracht oder durchs Lernen. Nur irgendwann hat sich dann halt herauskristallisiert, dass wir halt so zu zweit relativ viel Zeit verbracht haben, sind sogar miteinander verreist, also wirklich eine sehr enge Freundschaft. Reine Freundschaft in der Zeit? Bitte? Reine Freundschaft, platonische Freundschaft, ja. Reine Freundschaft, immer. Allerdings, sehr gut, die Zeit, die man dann zusammen hat, ist natürlich auch mehr als vielleicht in einer normalen Freundschaft, wenn man jetzt sogar miteinander verreist. Und ich habe dann auch festgestellt, dass ich mich in sie verliebt habe. Oh, dann wird's kompliziert. Richtig. Ja. Das Problem ist, ich habe es ihr nie gesagt. Wie lange kennt ihr euch jetzt, damit ich es zeitlich einordnen kann? Also 3 Jahre. 3 Jahre. 3, 4 Jahre. Mhm. Und ich habe es ihr nie gesagt, eben weil ich nie davon ausgegangen bin, dass sie ähnlich empfindet. Mhm. Und weil sie natürlich auch immer gesagt hat, die hat eigentlich keinen Bock auf eine Beziehung momentan. Währenddessen hattet ihr einzeln jeweils keine Beziehung? Nein. Mhm. Okay. Also als ich sie kennengelernt hatte, hatte sie eine, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit erledigt. Habt ihr euch denn jetzt offenbart mittlerweile? Nein, das ist das Problem. Das ist das Problem. Sie hat, wie gesagt, das ging jetzt eine ganze Weile so, dass ich ihr halt nie gesagt habe. Und aber ich habe natürlich versucht, ihr zu zeigen, was nie wirklich funktioniert hat. Und was nie funktioniert hat? Nee, überhaupt nicht. Also woher weißt du das? Ja, ich habe zumindest nie ein positives Feedback bekommen. Also entweder wollte sie es nicht merken oder genau, hat es nicht gemerkt. Mhm. Wie hast du es denn ihr versucht zu zeigen? Ja, schon durch übermäßige Aufmerksamkeit. Mhm. Also Dinge, die man nicht unbedingt von einem normalen Freund irgendwie erwarten würde. Mhm. Und ich habe ihr natürlich auch schon oft gesagt, dass mir halt sehr, sehr viel bedeutet. Also es ist eigentlich schon, da fehlt eigentlich nicht mehr viel, um es dann wirklich genau zu sagen. Ja. Körperlich ist gar nichts bisher gelaufen? Nein. Gar nichts? Überhaupt nicht. Das große Problem aber kommt eigentlich noch, denn sie hat jetzt halt jemanden kennengelernt vor einer Weile und ist mit dem auch in einer Beziehung. Jetzt. Und ja, das hat natürlich alles verändert, weil ich muss sagen, der Kontakt zu ihr ist jetzt relativ abgebrochen, weil das ging von mir aus, weil ich jetzt einfach momentan nicht so wirklich weiß, wie ich mit ihr befreundet sein kann, weil der Kontakt zu ihr belastet mich eigentlich mehr. Und du wahrscheinlich auch eifersüchtig bist auf den Mann. Ja und nein. Also, irgendwie schon. Auch, du würdest ja lieber an seiner Stelle sein. Ja, selbstverständlich, klar. Mhm. Wie geht sie denn damit um, dass du dich mehr oder weniger zurückziehst? Sie sagt, sie versteht das nicht. Und also warum? Die Gründe. Mhm. So richtig. Ich habe sie versucht zu erklären, aber... Aber du hast es nicht erklärt. Du hast es versucht zu umschiffen. Nicht ganz. Ja. Warum hast du jetzt dann nicht die Wahrheit gesagt? Das ist eine gute Frage. Weil ich mir auch nicht sicher bin, inwiefern das jetzt noch was bringt. oder ob es das noch komplizierter macht. Ja gut, aber was soll da noch komplizierter werden, wenn das sowieso schon fast getrennt ist? Ja, das soll ja nur momentan so sein. Also ich sag mal, ich habe ja die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann in ein paar Wochen oder so wieder ganz normal auch eventuell mit ihr befreundet sein kann. Ja, du bist lustig, wenn die in ein paar Wochen noch mit dem Mann zusammen ist und die in großer Verliebtheit im siebten Himmel schwebt, dann willst du das in ein paar Wochen wieder anfangen? Ich möchte ja zumindest nur mit ihr normal platonisch befreundet sein. Ja, aber die Frage ist, kann man das? Das ist die Frage. Ich meine, am Anfang war ich ja auch. Wie masochistisch bist du drauf, wenn sie dir von, sie ist eine gute Freundin, da erzählt man ja auch die Liebesangelegenheiten sich gegenseitig, wenn man mit jemandem eng befreundet ist. So, wenn die dir jetzt die Ohren voll schwammt, was für ein toller Typ das ist und wie geil der im Bett ist und weiß ich was man alles unter Freunden erzählt, dann sitzt du da und bist versteinert wahrscheinlich vor Traurigkeit und Zorn und Eifersucht, weiß ich was alles. Richtig, und das ist genau der Grund, ich meine, das macht sie jetzt nicht übermäßig, da ist ja auch nicht der Typ so, aber es reichen ja Kleinigkeiten, halt da. Und sie sagt irgendwie, ich war am Wochenende da und da und so, das reicht ja schon. Weißt du, was ich ja glaube? Dass die das irgendwie schon ahnt, was mit dir los ist. Muss sie. Ja, muss sie, also wenn du so nah dran gegangen bist, wie du es gerade geschildert hast, da müsste sie ja schon ziemlich blind sein, das nicht zu registrieren. Definitiv. Und vielleicht umschifft sie auch das Thema, indem sie einfach das überschweigt und du überschweigst es und dann... Ja, also sie ist da schon, sie sagt selber, dass sie sowas nicht so schnell merkt, wenn ja einer irgendwie was, so der singt mit dem Zaunfall, versteht sie nicht so, sagt sie selbst, aber das kann man eigentlich... Kannst du den Moment eigentlich erklären, wo das hingekippt, wo es gekippt ist von der Freundschaft zur Verliebtheit? Ja, das ist schwer zu sagen immer, ne? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich habe so Sachen auch schon erlebt und habe im Nachhinein immer darüber nachgedacht, wann hat sich was verändert? Es gibt ja einen Zeitpunkt, wo man dann plötzlich anders jemanden sieht, als man ihn vorher gesehen hat. Ja, das fing damals tatsächlich so an, dass wir halt, nachdem sie sich dann auch getrennt hat, dass wir dann halt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Und dann, dadurch hat sich das natürlich so entwickelt, weil, ich sag mal, wir hatten da schon eine Freundschaft, die fast wie eine Beziehung war, weil wir alles Mögliche zusammen gemacht haben und auch schon Familie, Freunde eigentlich alle immer gedacht haben, okay, die sind eh zusammen, machen das nur nicht öffentlich oder so. Wenn ihr zusammen in Urlaub gefahren seid, habt ihr in einem Hotelzimmer geschlafen? Ja. Quasi dann auch in einem Doppelbett. Ja. Und nichts passiert. Nein. War das nicht schwer für dich? Nee, weil darum ging es mir nie. Also. Na gut, ich meine jetzt gerade nicht den plumpen Sex, sondern einfach auch die Zärtlichkeit, die Innigkeit, jemanden mal zu umarmen und sowas. Nee, also das war schon okay so. Also klar wünscht man sich sowas, aber das war schon okay. Also. Hast du überhaupt ein Auge noch für andere Frauen? Nee, eigentlich momentan nicht so. Das ist halt auch so die Sache. Ich habe versucht zu sagen, okay, komm, das hat eh keinen Sinn, weil das hat sich über Monate gezogen, aber so richtig Bock drauf hatte ich jetzt nicht, mich mit jemandem zu treffen. Das finde ich das Schwierige an solchen Konstellationen, dass man, du sitzt ja eigentlich im Moment in der Falle. Da geht's nicht weiter, irgendwie, dann hast du auch gar keine Option, eine andere Frau kennenzulernen, weil du gar keinen Sinn dafür hast, sondern konzentriert bist auf diese Frau und schmorst da in deinen Gefühlen. Und das ist immer die Frage, wie lange macht man das und wie versucht man da auszubrechen? Ja, es ist im Prinzip wie eine Trennung, nur ohne dass irgendwas passiert ist. Das ist das Schwierige. Natürlich könntest du das jetzt so machen, dass es quasi eine Trennung ist, dass sich das immer weiter auseinanderentwickelt. Kann aber sehr zäh sein, sehr langwierig, weil du ja immer noch die Hoffnung hast, naja, in ein paar Monaten könnte es ja vielleicht doch wieder anders sein. Also ich habe keine Hoffnung, dass wir irgendwie eine Beziehung haben können. Das glaube ich nicht, weil dann hätte sie wahrscheinlich auch schon in den Monaten zuvor irgendwie darauf reagiert, auf die Versuche, es ihr zu zeigen. Aber ja, ist dir das wirklich richtig, richtig klar, dass das nie sein wird? Glaube ich nicht. Ja, gefühlstechnisch ist schwer, aber vom Kopf her schon. Naja, gefühlsmäßig nicht. Ich bin, genug, aber. Ja, ich bin ja in solchen Situationen immer eher dafür, so die ganz klare Linie zu fahren. Die klare Linie wäre, dieses auszusprechen. Dann kriegst du etwas zurück, mit dem du sehr gut was anfangen kannst und wenn es auch sehr weh tut. Nehmen wir an, sie sagt dir zurück, pass mal auf, Alex, ich will deine allerbeste Freundin für immer sein, aber wir werden nie ein Paar, wenn sie das sagen würde. Dann wüsstest du wirklich auch vom Herzen, woran du bist. Und dann kannst du entscheiden, schaffe ich das, kann ich mich auf diese Freundschaft einlassen oder gehe ich doch lieber meinen eigenen Weg. So bist du immer noch in dem Dunstkreis einer vielleicht Illusion. Ja, das, was es kompliziert macht, ist natürlich, dass auch sich einfach unsere Freundschaft natürlich dadurch extrem verändert hat. Ne? Ja. Weil wir natürlich viele Dinge nicht mehr so machen können. Zum Beispiel bei einem Reisen habe ich auch gesagt, so, nee, du, sie hat angeboten, sie hat gesagt, du kannst weitermachen. Das klärt sie ab. Oder hat sie abgeklärt mit ihrem Freund. Ich habe auch gesagt, so, nee, das funktioniert so nicht. Also kann ich so nicht machen. Mhm. Und das ist eigentlich so oft das Schwierige, weil die Freundschaft müsste jetzt eigentlich schon wieder so 10 Schritte zurückgehen, damit es funktioniert auf eine normale, auf ein Niveau von einer normalen Freundschaft. Was spricht jetzt dagegen, ihr dein Herz zu zeigen? Du hast recht, nicht viel. Nur ich glaube, dass sich dadurch nicht viel ändert. Weil doch, ich hab dann, bei dir. Nee, sie wird genau das sagen, was du gesagt hast. Und dann stehe ich trotzdem vor dem... Ja, aber ich sage dir, wenn du eine klare Ansage von jemandem bekommst, dass es definitiv keine Perspektive gibt in Sachen Liebesbeziehung, hat das ein anderes Gewicht, als wenn du es dir so denkst. Das setzt dich mehr auf den Pott der Realität. Aber, Alex, ich kann das so von meiner Einschätzung auch nur sagen, vielleicht funktionierst du da auch anders, ich weiß es nicht. Ja, mir wird's gut tun, das zu hören, auch wenn es ein hartes Wort wäre. Dann wüsste ich, woran ich bin und dann kann ich mich neu justieren. Ich gebe dir da recht, ich habe auch schon natürlich oft überlegt, wie ich so dieses in der Schwebe hängen beenden kann. Mhm. Und das ist natürlich leichter, das auszusprechen und dann ja, eine klare Antwort zu kriegen, die ich eigentlich weiß. Ja, und es eröffnet dir vielleicht endlich die Möglichkeit, dich auch wieder auf andere Frauen zu konzentrieren. Ja, das möglicherweise. Aber das Hauptproblem ist eigentlich momentan, wie ich das mit der Freundschaft halt hinterbogen bekomme. Ne? Ja, aber wir reden jetzt im Kreis. Wenn du das offenbarst, wird sich zeigen, ob die Freundschaft noch hält oder ob sie eben nicht geht. Unsere Freundschaft gehört ja eben auch, dass man sich wirklich öffnet, ne? Und dass man alles sagt. Eigentlich. Ich denke, die Freundschaft wird dadurch nicht zerstört werden. Das ist eigentlich nur die Frage, ob ich Zeit mit ihr verbringen kann. Und ohne dabei irgendwie total fertig zu sein für die nächsten Tage, wenn ich irgendwas erfahre, was ich nicht hören will. Also ich glaube, wir haben alle Aspekte ausgetauscht. Jetzt musst du für dich sehen, wie du es regelst und wie du es machst. Alex, ich drücke dir die Daumen. Alles klar, schwierige Situation, das ist mir schon klar. Tatsächlich schwierig, ja. Viel Glück und alles Gute. Okay, super, danke dir. Tschüss, auch. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Und hier ist die Marie. Die Marie ist 39. Guten Morgen, Marie. Ja, hallo, guten Morgen. Morgen, Marie. Um was geht's? Ja, ich wollte mal erzählen, also ich komme da drauf jetzt, dass ich meinen Anruf wegen der netten Frau vorhin vom Weißen Ring. Ja, Marga. Und da ging es ja auch um Opferentschädigung. Mhm. Und es ist halt so, also wo fange ich jetzt da an? Wir beide haben vor 12 Jahren ungefähr schon mal telefoniert. Vor 12 Jahren, aha. Ja, ja. Da ging es darum, dass ich großen Abführmittelmissbrauch betreibe. Mhm. Und der wiederum mit einem Zusammenhang eben zu meiner Geschichte hat, dass ich missbraucht wurde von beiden Elternteilen. Mhm. Also von meinem Vater her, ich sag's jetzt mal salopp im klassischen Fall halt, nachts. Mhm. Und meine Mutter fing halt irgendwann an so mit Gegenständen. Und wir sind Dann, als ich in die Grundschule kam, waren wir im Irak. Und diese 5 Jahre, die wir dort gelebt haben, das waren also die allerschlimmsten. Warum wart ihr im Irak? Also das war die Zeit, wo im Irak der Aswan-Staudamm gebaut wurde. Mhm. Und mein Vater war Kaufmann von Beruf und der hat da halt irgendwie eine Stelle bekommen. Verstehe, ja. Und ja, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Du hast angefangen zu erzählen, wie es mit deiner Mutter anfing. Ja, genau. Wie alt warst du, als deine Mutter anfing, sich an dir zu vergreifen? Also woran ich mich erinnere ist, da war ich vielleicht so 4 ungefähr. Vorher weiß ich noch, also das weiß ich auch von meiner Großmutter, weil vieles zum Glück erinnere ich mich selber da nicht mehr dran. Aber es waren auch immer schon Geschichten mit Verprügeln und ich konnte gar nicht in den Kindergarten gehen zum Beispiel, weil ich halt blaue Flecken hatte und so Sachen. Und die ganze Familie war dann damals für ein paar Jahre im Irak? Das war nur meine Mutter, mein Vater und ich. Ja, und in dieser Zeit war es besonders schlimm? Da war es besonders schlimm, ja, weil mein Vater fing halt an, Arbeitskollegen dann mit heimzubringen. Und dann musste ich mir sozusagen, also es hat mir materiell nie an irgendwas gefehlt, aber vieles davon musste ich mir, ich sag's jetzt mal, selber verdienen. Wie alt warst du da? Das war zwischen dem 7. und dem 12. Lebensjahr. Mit selber verdienen meinst du, dass du was machen musstest? Ja, wenn ich halt quasi gemacht habe, was erwartet wurde, dann habe ich halt irgendwas gekriegt, zum Beispiel ein Fahrrad oder... Mhm. Was wurde denn erwartet? Vieles, zum Glück erinnere ich mich nicht mehr im Detail, aber es ging halt immer da, also ja, ich erinnere mich zum Beispiel dran, bei manchen ging es eben darum, mich langsam auszuziehen und dann so halt, bis es zu irgendwelchen Handlungen kam. Oder es gab auch Geschichten, wo ich dann, da hatte ich tierisch Angst immer, weil das war ja so ein Camp, wo wir gelebt haben, in der Nähe von Mosul. Übrigens mal ein kleiner Hinweis, Aswan Staudamm kann das nicht sein, der ist in Ägypten. Ja, das habe ich jetzt gerade irgendwie verwechselt, das ist der Saddam-Damm Staudamm. Ah ja, okay. Ja, nein, das ist gut, dass du das sagst. Das heißt, aber das deine klingt Eltern, alles irgendwie das heißt, ähnlich. Nee, das ist dieser Saddam-Damm-Staudamm. Ja. Das heißt, deine Eltern und Vater haben quasi das zugelassen, dass ihr Mädchen Striptease macht vor anderen Männern? Ja, er wollte das. Er wollte Für das. Ihn war das, ja. Und die Mutter wusste davon auch? Sie behauptet bis heute, dass ich lüge. Das war auch die Geschichte dann vorm Gericht, wo es um die Opferentschädigung ging. Okay, jetzt ziehen wir mal den Bogen. Also ja. Ich ahne es, dass dir sehr schlimme Sachen widerfahren sind in deiner Kindheit, in deiner Jugend. Mhm. Über wie viele Jahre zog sich das eigentlich? Also sagen wir mal so, eben das fing im Kindergarten ungefähr an. Da habe ich Bruchstücke, die da abgelaufen sind, von meinem Vater her, meiner Mutter eben ständig verprügelt und solche Geschichten. Dann weiß ich eben von meiner Großmutter schon einiges, was ich aber nicht mehr weiß, zum Glück. Gehen wir mal bis zu welchem Alter dann? Wie alt warst du, als sie... Da war ich circa 12, als wir zurückkamen. Und dann haben sie dich... Dann haben sich meine Eltern getrennt und habe ich mit meiner Mutter alleine gelebt und dann hörte das Sexuelle auf. Da fing sie dann andere Geschichten an. Dann musste ich mit 16 noch einmal meinen Vater besuchen. Und das war dann so der letzte sexuelle Kontakt. So, irgendwann ist es zu einer Anzeige und einer Gerichtsverhandlung gekommen? Eine Anzeige war das gar nicht, sondern das kam eben gleich dazu, dass das mit der Opferentschädigung ins Gespräch kam, dass ich da Anspruch drauf haben könnte. Und dann war das quasi einfach erst ist man zum Gericht gegangen und hat das, dann war das, wie sagt man denn, also nicht eine Anzeige, sondern... Ja, aber bei so schwerwiegenden Vorfällen muss es ja zu einer Gerichtsverhandlung gekommen sein. Das war ja eine Gerichtsverhandlung, ja. Und dann war ja nur meine Mutter mal als Zeugin da. Wer hat denn die Gerichtsverhandlung angestoßen? Das war eine Betreuerin von mir. Ach so, okay. Ich hatte lange eine Betreuerin, die mich in solchen Sachen unterstützt hat. Mhm. Zu was sind denn dann angeleiert? Ja. Zu was sind denn dann deine Eltern verurteilt worden? Also mein Vater, der hat ja das Glück, dass er schon lange nicht mehr lebt. Ach, der war auch zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung schon tot? Ja, schon lang. Ach so. Der ist schon lang tot. Also die Gerichtsverhandlung ist noch nicht so lange her. Also sie zog sich zwar fast 5 Jahre. Ja. Und vor 1,5 Jahren jetzt kamen wir dann dazu, dass das abgeschmettert wurde. Nochmal. Die Gründung des Richters war dann, ja, es geht nicht um die äußeren, um die inneren Beweise, es geht um die äußeren Beweise. Und meine Mutter, die war halt, ja. Also deine Mutter hat das alles abgestritten? Ja, klar. Ja. Das heißt, vor Gericht wurde dann ein Urteil gesprochen, also man kann sie nicht verurteilen. Sie wurde freigesprochen. Genau. Ja. Das Ganze hat 5 Jahre gedauert. Stelle ich mir für dich auch sehr schwer vor, so eine lange Zeit dann durchzustehen. Ja. So, jetzt wolltest du aber etwas erzählen vom Opferentschädigungsgesetz. Erklär das mal. Das war eben diese Geschichte, wo ich dann so enttäuscht war, dass die, weil das dann auch noch so lief, ich habe 2 Halbgeschwister. Mhm. Wir haben dieselbe Mutter. Und als die beiden Mädels 3 und 4 waren, sind die so von ihr misshandelt worden, dass der Vater damals das Sorgerecht gekriegt hat. Und es war noch zu einer Zeit, wo das nicht so üblich war. Mhm. Und durch mich hat meine Halbschwester dann auch diese Opferentschädigung beantragt. Du hast sie auch beantragt. Sie hat sie beantragt. Nein, sie hat sie beantragt und du hast sie auch beantragt. Genau, ja. Dadurch kam das Ganze ja ins Rollen. Hast du Geld bekommen? Ich habe eben nichts bekommen, weil es eben hieß, Aussage gegen Aussage, es gibt keine genügend äußere Beweise. Wollte ich gerade sagen, aufgrund der Gerichtsverhandlung und des Urteils konntest du nichts bekommen. Genau. Hat denn deine Schwester etwas bekommen? Das ist es eben. Sie hat, also das war dann noch der Knüller, weil das Gericht, also ich lebe am Bodensee, sie lebt in Stuttgart und das Gericht hat ohne mein Wissen meine Akten angefordert von mir und das war mit ein Grund, warum sie Opferentschädigung bekommt. Aber gönnst du es ihr nicht? Ich gönn's ihr, um Gottes Willen. Ich gönn's ihr, wenn's einer verdient hat, dann auch sie. Hm. Es geht mir drum. Dass du es nicht bekommen hast, das ist eigentlich der Skandal. Das ärgert mich schon auch, natürlich. Hm. Aber der Hauptteil ist einfach meiner Mutter gegenüber. Wie meinst du das? Also für mich wäre allein schon, dass ich das zugesprochen krieg, nur schon... Als Genugtuung deiner Mutter gegenüber. Als Genugtuung. Hat einen Triumph ihr gegenüber, aber einfach damit sie sieht, oh Scheiße. Verstehe. Ne? Wie viel Geld hat deine Schwester bekommen? Die bekommt eben diese 300 Euro. Im Monat? Ja. Ja. Wie ist das geregelt? Bekommt sie diese muss deine Mutter die zahlen oder bezahlt der Staat das? Das bezahlt der Staat, weil meine Mutter war immer raffiniert. Die hat sich immer Männer geholt, die sie aushalten. Also sie selber hat nie gearbeitet. Mhm. Wie ist heute dein Kontakt zu deiner Mutter? Gar keiner. Mhm. Wir haben uns jahrelang nicht gesehen. Also als ich noch in Freiburg gelebt hatte, haben wir das letzte Mal telefoniert, als sie mir die Todesnachricht überbracht hat am Telefon eben mit meinem Vater. Mhm. Wir haben uns einmal getroffen, da hat es dann auch nur Vorwürfe gehagelt von ihr und hat dann auch Dinge erzählt, wie ich angeblich leben würde und das, wo ich dann aber grinsen konnte und nur gesagt habe, du, diese Auskünfte dürfen die dir erstens gar nicht geben, was sie behauptet, also vom Sozialamt leben und so, es hat alles nicht gestimmt, weil ich bin seit meinem 20. 20. Lebensjahr bin ich berentet, aufgrund der ganzen Geschichte. Liebe Marie, was du letztendlich sagen wolltest, ist die Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist, dass du leider nicht diese Entschädigungsrente kriegst. Das tut mir wirklich sehr leid für dich, vor allen Dingen in Anbetracht der schweren Geschichte, die hinter dir liegt. Mhm. Leider gibt es nicht immer überall Gerechtigkeit. Das ist ja traurig. Nee, ist klar. Liebe Marie, meine Zeit rennt gerade davon. Ja, ja. Dürfen wir dich vielleicht nochmal anrufen, damit das nicht so abrupt zu Ende geht? Dann wird mein Psychologe dich nochmal anrufen. Gut, alles klar. Sehr gerne, macht der Frank das gleich. Ja, gut. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön, danke. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Jungfrauen. Ich möchte gerne mit Jungfrauen sprechen, die bewusst Jungfrauen sind, die sich aufsparen wollen, dann mit Frauen oder Menschen, die Jungfrauen sein müssen, aufgrund religiöser Überzeugungen oder konservativer Einstellungen. Dann auch gerne mit Männern, die auf Jungfrauen stehen, die gezielt eine sexuelle Affinität zu Jungfrauen haben und vielleicht auch mit der einen oder anderen Frau, die ihre Jungfräulichkeit chirurgisch hat wieder herstellen lassen. Thema Jungfrauen und Jungmänner natürlich, Männer sind genauso angesprochen. Vielleicht ist doch der eine oder andere oder die eine oder der andere unter euch, der, die schon sehr alt ist, schon in einem hohen Alter ist und auch immer noch Jungfrau ist. Warum ist das so? Habt ihr euch bewusst für ein solches Leben entschieden? Oder seht ihr das auch mit einer gewissen Traurigkeit, dass sich nichts weiter ergeben hat? Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer. Hier ist Linda. Linda ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Linda. Dein Thema. Mein Thema ist Trauer um meinen Vater. Dein Vater ist gestorben. Mein Vater ist am 31. August diesen Jahres verstorben. Er hatte eine chronisch lymphatische Leukämie, also so gesehen eine Altersleukämie, an der man ja nun nicht zwingend gleich sterben muss. Ja. Es ging aber doch alles sehr schnell. Wie alt ist er geworden? 73. Das ist ja noch kein Alter. Nein, eigentlich nicht. Ich sag mal so, mein Vater war mein Leben. Mhm. Und ich war das Leben meines Vaters. Also wir haben ganz enge Bindung. Ja, eine sehr, sehr enge Bindung. Mhm. Und ich muss sagen, es ist jetzt so gekommen, es geht jetzt um Erbschaftsangelegenheiten und auch um die Verbindung der Trauer. Hast du noch mehrere Geschwister? Ich habe noch einen Halbbruder, der aber so gesehen mit unserer Familie nie was zu tun hatte. Ja. Und lebt die Mutter noch? Meine Mutter lebt noch. Meine Mutter ist herzkrank. Ich selbst auch. Und deine Bindung war immer aber mehr zum Vater als zur Mutter? Nur mein Vater. Meine Mutter hat mir im Alter von 5 oder 6 Jahren hat meine Mutter mir gesagt, dass sie mich irgendwann ins Heim stecken wird. Das hat sie dann auch getan. Warum hat sie das getan? Warum? Kamen da viele Komponenten zusammen. Meine Oma ist gestorben, mein Vater hatte wenig Zeit. Ich hatte irgendwo im Alter von 16 Jahren, ich habe mich hier einfach nicht mehr zu Hause gefühlt. Wie gesagt, mein Vater war nie da, der war damals in der Jungrinderzucht. Meine Mutter war Köchin und er hat eigentlich so gesehen nie wirklich Zeit für mich gehabt. Wie lange warst du denn im Heim? Ein Jahr, also ich habe die 10. Klasse nur im Heim gemacht. Ah ja. Und habe aber von da an dann zugesehen mein eigenes Leben geführt. So. Und bin dann vor 16 Jahren zurück in mein Elternhaus gezogen. Und von da an wurde die Verbindung zwischen meinem Vater und mir noch viel, viel intensiver. Aber die Mutter lebt auch noch in dem Elternhaus. Die Mutter lebt auch noch. Und genau das ist mein Problem. Ich meine natürlich nicht, dass meine Mutter noch lebt. Das ist natürlich nicht mein Problem. Aber mein Problem ist das, wie sie mit der Trauer umgeht. Wie geht sie denn damit um? Ja, meine Eltern sind viel mit einem Wohnmobil unterwegs gewesen. Auf Druck aber von meiner Mutter. Also mein Vater war mehr so ein Mensch, der lieber zu Hause war und mit den Leuten hier aus dem Dorf erzählt hat. Und meine Mutter musste immer irgendwo auf irgendwelchen Campingplätzen rumstehen, und damit sie nicht zu Hause sein musste. Ja, ja. So, und nun ist es so, dass meine Mutter eine andere Form der Trauer hat als ich. Also für meine Mutter ist es so, ihr fehlt der Fahrer und derjenige, der bei ihr im Bett liegt und bei ihr schläft. Mhm. Und mir fehlt natürlich mein Vater als Mensch. Mhm. Verstehe. Und, wie zeigt sie denn ihre Trauer, die Mutter? Sie sagt mir dann schon, also sie sucht jetzt jemanden, der mit ihr dann in Zukunft wegfährt. Sie hat selbst keinen Führerschein. Mhm. Das war schon 3 Wochen, nachdem mein Vater gestorben ist. Mhm. Und ich sag mal so, ich war die Letzte, die bei meinem Vater gewesen ist. Sie kam nicht mehr mit rein, als er dann schon auf der Intensivstation war. Sie kam nicht mehr mit rein? Nein, sie blieb im Wartezimmer. Ich bin alleine reingegangen. Ich habe meinem Vater als Letztes die Hände gewärmt. Ich habe ihm sein Lieblingslied vorgespielt auf der Intensivstation, wie gesagt. Und warst du denn letztendlich auch dabei, als er verstorben ist? Nein, das konnte ich nicht. Da war keiner dabei? Nein. Mhm. Linda, das zeigt ja, dass die Beziehung zwischen deinen Eltern auch alles andere als intakt war. Ja, auf jeden Fall. Die war ja eigentlich kaputt, die Beziehung. Ja. Jetzt könnte man ja die Einstellung haben, lass die Mutter sich verhalten, wie sie sich halt verhält. Ich habe damit nichts zu tun. Du kannst ihr ja keine wirkliche Trauer aufoktroyieren. Das geht ja nicht. Das ist auch nicht meine Absicht, Jan. Ganz sicherlich nicht. Ich meine, so weit denken. Aber dir tut das weh. Aber dir tut es weh. Es tut mir weh, ja. Ja, genau. So habe ich es auch verstanden. Ich kann es zum Teil gar nicht unterscheiden, ob es jetzt Trauer ist oder ob es Wut ist. Also ich kann jetzt nicht für mich selbst erkennen. Und du kriegst es eben so hautnah mit, weil ihr in einem Haus wohnt. Richtig. Mhm. Und ich habe meinem Vater auf seinem Sterbebett versprochen. Ich habe ihn an meinem Geburtstag ins Krankenhaus gebracht. An dem Tag habe ich von meinem Vater das erste Mal gehört, dass er mich ganz doll lieb hat. Mhm. Ich meine, er hat es mir immer gezeigt, aber er hat es nie gesagt. Mhm. Und er wollte, dass ich ihm verspreche, dass ich mich um meine Mutter bis ans Ende ihrer Tage kümmere. Oh, das ist natürlich etwas Schwergewichtiges. Ich wollte gerade sagen, besteht nicht die Möglichkeit, dass du aus dem Haus ausziehst und dich von ihr entfernst, dann kriegst du das nicht so mit. Aber wenn du mir das jetzt erzählst, geht es ja nicht. Du kannst ja nicht ausziehen. Kann ich nicht. Und ich möchte, wenn ich ehrlich bin, auch nicht ausziehen. Also wir wohnen in einem Einfamilienhaus. Mhm. Ich oben, meine Mutter unten. Mhm. Hast du denn noch einen Partner? Ich habe einen Lebensgefährten, ja. Mhm. Und es ist aber so, dass ich das Gefühl habe, dass die Seele meines Vaters in diesem Haus steckt. Also ich fühle mich, ich bin seitdem mein Vater gestorben ist, auch so gut wie gar nicht mehr hier aus dem Haus raus gewesen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich so ein Typ bin, der sich abkapselt, aber es ist einfach so, ich fühle mich einfach geborgen. Ich habe ein Bild auf meinem Platz von ihm stehen. Mhm. Ich rede mit ihm, ich erzähle ihm meine Sorgen. Ich hoffe immer irgendwie, dass es zwar, ich weiß selbst, dass es gegen ist, aber ich hoffe doch irgendwie immer, dass er mir sagt, was ich tun soll. Also was sagt denn dein Partner dazu? Er kann das in gewisser Weise mitgehen. Weil er selbst auch nie einen Vater hatte, oder naja, bis er 9 Jahre alt war, schon einen Vater hatte, aber dann nicht mehr. Er hat meinen Vater auch sehr geliebt und ist ihm auch sehr dankbar dafür, dass es ihn überhaupt gegeben hat. Und ich sag mal, es sind so verschiedene Gegenstände, die man absichtlich dann in die Hand nimmt, um zu sagen, ich fühle dich, ich merke dich, ich weiß, dass du da bist. Noch eine Frage zu deiner Mutter. Wie klappt denn das normale, alltägliche Zusammenleben in dem Haus mit euch beiden? Ich sag mal, solange ich das hinkriege, ich bin auch wirklich ein Temperamentsbündel. Ich sag mal, solange ich das hinkriege, dass ich mich unter Kontrolle habe und nicht gleich, sag ich mal, mit der Tür ins Haus fall. Ich versuche immer, ihr gewisse Dinge vernünftig und ruhig zu erklären. Mhm. Ich versuche auch, ein normales Zusammenleben mit ihr möglich zu machen. Aber dann kommen immer solche Sachen, wie eben, dass sie sich jetzt mal einen Partner suchen will. Das heißt, es muss irgendeine Lösung gefunden werden, dass du in einer Distanz zu ihr bist, obwohl du mit ihr zusammen in einem Haus wohnst. Liebe Linda, das ist jetzt kompliziert, da muss man ausführlicher drüber sprechen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich wieder bei dir, okay? Alles klar, Domian, ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute, wir melden uns gleich. Tschüss, ciao. Alles klar, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Martin Dannhauser und morgen nochmal das Thema. Das Thema heißt Jungfrauen. Wer von euch ist Jungfrau, freiwillig, unfreiwillig, Jungfrau oder Jungmann? Erzählt es mir gerne. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen oder mail domian@wdr.de. Macht's gut, gute Nacht, tschüss.